Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ganz herzlich willkommen zum Kulturspiegel, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute möchte ich Sie mitnehmen auf meine Reise, denn ich bin mit dem Flugzeug von Tampa, Florida nach Frankfurt geflogen und das schon im Dezember. Aber ich habe dort jemanden kennengelernt, der auch im Frühjahr noch sehr, sehr tätig ist und zwar dort, wo er dann hingeflogen ist, nämlich letztlich nach Interlaken in der Schweiz. Und das war Gino Zandt. Und Gino Zandt fand ich vor auf meinem Nebensitz im Flugzeug und fragte ihn, was machen Sie denn beruflich? Und da hat er mir erzählt, er ist Snowboard Park Shaper. Und das ist natürlich etwas ganz Besonderes, denn Skihasen unter Ihnen werden das kennen. Ich kannte das überhaupt nicht, konnte mir das aber ganz gut vorstellen, nachdem er mir das besser erklärt hat. Und das Glück hatte ich, dass ich mein Mikrofon dabei hatte. Und so bekommen Sie meine Reise mit, nämlich wir sitzen im Flugzeug, im Flug nach Europa, nach Deutschland. Und Gino hat mir dann gleich von seinem Beruf erzählt. Und diese Sendung bringe ich Ihnen heute. Ein Snowboard-Shaper, Park-Shaper, den können Sie auch im Internet finden. Da gibt es Vimeo-Videos und so weiter. Und das hört sich toll an. Und vor allem haben die jungen Leute, die das machen, sehr, sehr viel Spaß, da auf der Piste zu arbeiten und immer wieder neue Challenges, wie sie alle so schön auf Englisch sagen, einzubauen, dass diejenigen, die dort Urlaub machen, viel, viel Spaß haben und man trifft sich danach, wie Gino sagt, bei der Party, bei einem Aperitif, irgendetwas nachher, wo man dann auch im Warmen noch sehr viel Spaß hat abends. So, und jetzt wünsche ich Ihnen bei unserem Gespräch viel Spaß und machen Sie sich gefasst, dass es natürlich im Flugzeug ein bisschen andere Hintergrundgeräusche gibt, als wenn wir so im Studio sitzen. Also dafür entschuldige ich mich, aber auf der anderen Seite, diese Gelegenheit musste ich einfach wahrnehmen. Am Mikrofon Susanne Nielsen und unser Gespräch ist jetzt mit Gino Zandt, dem ich noch weiterhin im Frühjahr viel, viel Spaß wünsche bei seinem tollen Job. Unverhofft. Herzlich willkommen zum Kulturspiegel. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich sitze hier mit Gino Zandt. Und wir haben gefragt, wo kommst du oder kommen Sie her? Und da hieß es Bern und das kenne ich auch. Bern. Ja, genau. Aber jetzt geht es zurück aus Florida in das Berner Oberland. Also das ist ja schön. Das ist richtig. Ja, und nach Skaten in Florida muss man jetzt in die Alpen. Snowboarden gehen, ja. Ja, schön. Ja. Und wo geht's da hin? Also ich gehe nach Interlaken, dort wohne ich. Und in Grindelwald ist mein Skigebiet. Dort werde ich dann Snowboarden und den Winter verbringen. Ja, aber nicht nur zum Spaß, sondern das geht jetzt auch um Arbeit. Ja, genau. Nicht nur zum Spaß, aber meine Arbeit macht mir eigentlich viel Spaß. Von dem her kann ich das schon ein bisschen mit Vergnügen verbinden. Und das war der beste Job seit vielen Jahren? Den ich je hatte. Ja, toll. Ja, Parkshaper. Aha. Das. Also angefangen haben Sie in der Küche. Genau. Und haben andere erfreut mit dem, was Sie da brutzeln. Genau, immer noch. Aha, ja, und das machen Sie dann im Sommer? Ja? Im Sommer war ich Koch, jetzt diesen Sommer, genau. Aha, und wo? In Leissigen, das ist ein kleines Dorf am Thunersee. Und dort habe ich eigentlich den Grill gemacht in einer Schwimmanlage. Schön, ja. Schön. Also das hört sich auch ganz schön an. Ja, war auch sehr gemütlich und ja, war cool, hat mir gefallen. Schön. Und jetzt, wie gesagt, geht es in Schnee. Genau. Und wie funktioniert das? Also ich als Besucher freue mich über was? Also zuerst mal eine gute Lederjacke im Handgepäck, wenn man dort ankommt. Und ja, wenn ich nach Hause komme, dann bin ich eigentlich nur eine halbe Stunde vom Berg entfernt. Ich kann einfach mein Snowboard nehmen und loslegen. Okay. Die Saison hat gerade angefangen. Also. Und ihr müsst jetzt erstmal die Anlage bauen. Das heißt, genau, jedes Jahr, also die gibt es jetzt seit vielen Jahren oder seit wie vielen Jahren? Die gibt es schon seit über 20 Jahren, okay. Der Park selber. Okay, und wie heißt der Park? Snowpark Element First. Okay, First. Und ist First der Berg? First ist der Berg, ja, okay. Genau. Und was machst du da? Also was machen Sie da in dem Park? Jetzt muss man ja die Anlage bauen. Also wie genau, geht das? Also zuerst baut man das auf und da hat man so Bullifahrer, wo du einfach so die gröbsten Shapes zusammenshapest mit ihm und dann den Rest machst du dann von Hand. Also das sind Wege für Snowboarder oder für... Für Snowboarder und Skifahrer, also einfach Jumps, also Kicker und wir haben viele Rails, wo man dann so mit dem Snowboard oder mit dem Ski drüber sliden kann. Aha. Und eine Halfpipe haben wir. Aha. Wissen Sie, was das ist? Nein, eine Halfpipe? Nicht. Nein. Achso, ja, das ist es. So wie ein Kennel, ne? Genau. Ja, ja. Also wo sich so zweimal schwingt. Ja, so etwas Ähnliches, ja. Okay. Das muss sich jemand vorstellen können, der es nicht kennt, ja, ja. Ja. Also es ist im Halbrund, das heißt, es ist fast wie über einem. Genau, einfach, du kannst dir wie einen Kreis vorstellen, der 200 Meter lang ist, aber halbiert. Aha. Das heißt, das hat einfach wie ein Kennel. Ja. Und dann kann man einfach von rechts nach links hin und her springen. Aha. Und nicht drüber springen. Also das Nein, also du springst eigentlich von einer Seite hoch und dann in die gleiche Seite wieder rein, dann gehst du auf die andere Seite und dann hoch und zurück. Also es ist eine Kurve auf jeder Seite. Sozusagen, ja. Also wenn man sich das gut vorstellen will, dann kann man einfach Halfpipe eingeben im Google und dann sieht man das. Ja. Ist vielleicht noch so schwierig zu... Ja, ist noch schwierig zu... Nein, das ist schon richtig. Also eine Pipe ist ja eine Röhre und quasi immer die Röhre oben köpft, also nennt man das Stück dann eine Halfpipe. Dann kann man zwar den Himmel sehen, aber man sollte nicht dort landen. Und ja. Die könnte man auch, also ich meine, wenn man einmal, man könnte also quasi auch im Rund springen, ja? Das heißt, man könnte auch hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Könnte man das durch nein, die Luft? Das nicht? Nein, das geht nicht. Also man bleibt das ist dann zu, die zwei Seiten sind dann zu weit entfernt, also du gehst eigentlich die eine Seite hoch, gleiche Seite wieder runter, sozusagen. Du kannst, wie schneller dass du gehst, desto höher springst du hinaus. Okay. Und dann gehst du runter, dann gehst du gleich rüber zu der anderen Seite und dann machst du also in genau einer Kurve das Gleiche. Wieder runter und wieder sozusagen hoch auf der anderen Seite. So also ganz Slalom hin und her quasi, aber sozusagen. In der Kurve, ja. In genau. Zickzack. Ja, quasi. In der Pipe halt. Ja, in dieser Röhre halt, ja, ja. Pipe genau. Ist schön, auch wieder Englisch. Ja, wir benutzen viele englische Wörter im Freestyle, weil das kommt halt von Amerika. Klar. Genau. Und wo würde man in Amerika so einen Park finden? In Kalifornien hat es viele, in Kanada, das ist jetzt nicht Amerika, aber Kalifornien, Nordamerika. Also in Kalifornien im Schnee? Ja. Kalifornien, ja. Okay. Mammoth Mountain oder Park City okay. oder Bear Mountain. Dankeschön. Okay. Und wir sitzen im Flugzeug, deswegen gibt es hier sehr vieles auch zu essen und trinken. Das tun wir zum jetzt mal Glück, zur Seite. Ja. Ja. Und das muss man jeden Tag wieder bauen und wieder warten. Also wieder ja, also du baust das auf und dann muss man sich darum kümmern. Also man muss das immer wieder schön shapen, sagt man dann. Ja. Der Beruf heißt auch Park Shaper. Ja. Und wir sind einfach zuständig, das aufzubauen, zu designen und danach im Stand halten über den ganzen Winter, dass das sicher bleibt und angenehm ist, sozusagen zu springen. Und ist das alles mit einem Fahrzeug oder man muss es auch, diese Kurven, kann man die also anfahren? Also es ist alles mit einem Fahrzeug gemacht, ja. Weil das braucht unheimlich viel Schnee, aber sobald die gröbsten Shapes gemacht sind, machen wir dann mit dem Shape-Tool, das sind sozusagen unsere Schaufeln, sind wir dann ein Team und dann machen wir das einfach genau perfekt, so aha, wie das sein also muss. Immer glatt, aber ganz nicht genau, zu glatt. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, Eis ist schlecht. Ja, also du kannst es eigentlich so glatt machen, wie du willst. Das Eis kommt dann je nach Temperaturen, wenn es mal ein bisschen regnen wird und dann kalt ist über die Nacht, kann es sein, dass es Eis gibt. Bildet, ja. Aber sonst ist das Ziel, es so glatt wie möglich zu shapen. Zu erhalten, dass man oder erhalten ja, genau. wäre das deutsche Wort. Ja, ja, aber genau. Ich meine, das ist klar. Und etwas in der Kurve, das ist dann Handarbeit sozusagen, ja? Oder sind das auch elektrische... Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich mit dem Pistenfahrzeug zu machen, ja. Weil das halt einfach schneller geht. Natürlich. Oder? Und dann machen wir alles, was wir können mit dem Fahrzeug und der Rest wird dann von Hand gemacht. Also meistens die letzte Ecke vom von einem Sprung, ja, machen wir dann von Hand einfach, dass, okay, das wirklich sauber ist. Okay. Und wenn ihr dann geht ihr beiseite und dann kommen die Fahren. Ja, also wir fahren natürlich auch. Also wir präparieren das, und sobald das dann präpariert ist, versuchen wir es als erstes. Ja. Einfach um zu schauen, ob es aufgeht, ob alles stimmt, so wie wir uns das vorstellen. Und wenn das dann alles gut ging, dann machen wir das auf für die Öffentlichkeit. Also ihr müsst quasi testen. Ja, genau, wir testen das. Ja, okay. Genau. Und also da gibt es der Shaper muss auch testen. Sozusagen, ja. Also muss es zu einer Grauzone, aber es sollte eigentlich getestet werden. Und wer kommt dann auf, wenn es mal nicht funktioniert? Wenn derjenige sich dann vielleicht hinlegt, oder gibt es also eine Krankenstation? Ja, also wir haben ein SOS-Team auf dem Berg, ja, und bei Unfall dann wird das SOS-Team benachrichtigt, und die kommen dann vorbei und die entscheiden dann, ob es nötig ist, den Patienten mit einem Helikopter wegzufliegen oder ob es okay ist, einfach mit dem Gondel. Also der Helikopter gehört auch noch mit dazu, oder der kommt dann erst von Bern? Oder? Das kommt dann erst, ja. Zuerst kommt das SOS-Team und stellt sicher, einfach um die Situation einzuschätzen, so wie schlimm es ist. Und wenn er sich nicht bewegen kann, nicht laufen kann, dann muss der Helikopter angefordert werden. Und das ist dann die Reha. Ich habe schon gesagt, mein Mann ist mal auf der mittleren Schanze gelandet, also nicht jetzt beim Skatepark, aber wenn man dann sich etwas überschätzt, ja, dann passiert also vielleicht auch mal was. Könnte das mal passieren, ja. Wir haben halt auch, wir sind natürlich auch für die Sicherheit zuständig. Ja, klar. Das heißt, wir haben einfach Tafeln und Signale mit Regeln drauf, dass man den Park einfach zuerst gut anschauen muss, damit man sieht, wie schnell muss ich auf ein Obstacle zufahren, ja, ja, auf ein Hindernis zufahren, okay, genau. Und wenn man diese Regeln eigentlich gut befolgt und sich halt nicht überschätzt, dann ist das meistens okay. Also ich bin noch überrascht, wir haben nicht so viele Unfälle. Schön. Ja, es ist eigentlich fast mehr auf der Piste, gibt mehr Unfälle auf der Piste als im Snowpark. Als Skiläufer, ja. Ja, genau, normaler Skiläufer, ja. Und, das glaubt man fast nicht, aber im Park ist man automatisch schon, schaut man ein bisschen besser, weil man ist sich ein bisschen der Gefahr bewusst. Okay. Dadurch passiert ein bisschen weniger, könnte ich mir vorstellen. Ja, also ein Skier ist auch länger, und wie ich dachte, man könnte sie verheddern, als ein Snowboard. Ist ein Snowboard kürzer? Es ist ein bisschen kürzer, ja. Und vielleicht fällt man dann anders? Man fällt anders, ja, aber ich würde mal sagen, nicht, dass es weniger gefährlich wäre, schlussendlich. Es gehört einfach ein bisschen Glück dazu auch. Hoffentlich. Ja. aber selber schon mal was passiert? Ja, also ich war ein oder zweimal im Spital, aber beides Mal war es nicht so schlimm. Also ich hatte noch nie was gebrochen. Das ist schön. Ja, toi. Ja. Hatte Glück. Ja, okay. Und wenn man das jetzt jeden Winter macht, wie verändert sich der Park? Also man muss es ja auch wieder neu machen für die irgendwie fordern die mehr Hindernisse, oder? Ja, also nicht offiziell, aber ich sag mal, wenn du nicht vorwärts machst, dann hast du halt auch immer weniger Leute, die in deinen Park kommen. Klar. Weil du willst natürlich, dass der Park jedes Jahr größer wird. Also für unser Team ist es sehr wichtig, dass wir eigentlich jedes Jahr, wenn wir den Park machen, dass er immer wieder besser ist als letztes Jahr. Also wir haben jetzt für dieses Jahr 2020 4 neue Obstacles, also Hindernisse, ja, ja, die wir in den Park reinbringen. Und, sind das höhere Berge, zu überfahren? Oder? Nein, das sind einfach Rails, das sind so Metallstangen, wo man so drüber slidet. Also man hat dann einen Absprung, dann springt man auf die Metallstange drauf und dann slidet man, macht seinen Trick. Genau. Also man bleibt da drauf. Man bleibt da drauf, slidet, und dann, wenn hinten hast du eine Landung, dann ja. Die Landung ist das, was man dann besser machen muss. Ja, das machen wir dann. Mit einer Drehung oder mit einem Sprung? Ja, oder? Das ist dann dem Fahrer selbst überlassen, wie er da runter wieder kommt. Ganz genau, ja. Und sind da auch Leute, die dann ein Salto machen? Oder genau, ja. Ja. Kleine Kinder schon, da machen sie schon seit früh auf. Schön. Genau, ja. Was ist denn das kleinste Alter oder das jüngste Gibt's Alter? Gibt's nicht. Du kannst, nicht? Sobald du dich wolf, es gibt keine Regelung, ab welchem Alter du in einen Park rein darfst. sage mal, normalerweise, wenn du dich wohlfühlst auf der Piste, dann darfst du schon mal in den Park reinkommen. Und was ist wir das haben, Kleinste, was ihr schon gehabt habt? Also wir haben ganz, ganz kleine Kinder. Also so, 2 Jahre, 3 Jahre? Ja, vielleicht ein bisschen älter. Ja. Man braucht halt auch die Muskulatur. Ja. Aber ich sage mal so, von 4, 5 Jahre alt sieht man Kinder auf der Piste und dann vielleicht so 5, 6 Jahre alt sieht man schon Kinder im Park. Aha. Ja. Und auf den Rails auch? Ja, ja, wir haben auch Boxen. Die sind dann flach, kann man sich vorstellen, wie ein Tisch, wo man dann drauf springt. Ja. Und in unserem Anfängerpark, da fährst du dann ganz normal rauf. Also es ist eigentlich ganz einfach und da kannst du dich ein bisschen aufwärmen. Und es ist nicht so, man balanciert nicht so sehr auf dem... Auf einer dünneren Stange wird auf man sich... Auf einer dünnen Stange muss man dann balancieren, genau. Ja. Aber auf einer Box fährst du dann einfach rauf. Das ist wie eine kleine Schanze, aber ja, eine gerade halt. Ja, aber eben eigentlich ganz einfach. Aha. Ja. Und Helm, also Sicherheit ist... Nicht Pflicht, aber empfohlen. Aha. Ja, und, ist aber keine Pflicht. Machen die meisten Leute mit Helm, oder? Ja, die meisten eigentlich schon. Die Versicherung sehen das sicher gerne. Ja, genau. Das wird sich auch wieder... Genau. Lebendig wieder aus dem Park begeben. Also wenn du keinen hattest dann musst, und einen Unfall hast, dann musst du deinen Freund fragen, ob er dir den Helm schnell borgt. Oh, das habe ich jetzt nicht gehört. Nein, Spaß. Ja. Nein, also sicher, sicher in einem Fall einer Verletzung gut, wenn du einen Helm hast. Ja, und in Florida ist es genauso mit Motorrad, also Motorräder brauchen keinen Helm. Und, genau, ja, das ist ja nicht obligatorisch. Ja, aber es ist immer die Frage, wann verletzt man sich mehr und... Wie schnell endet man ohne Helm auf der Straße? Das ist nochmal was anderes natürlich. Ja. Und das wissen die Leute natürlich auch. Für so einen Park gibt es sicher auch Eintrittsgelder, nehme ich an, oder? Nein, eigentlich das normale Lift-Ticket. Okay. Das reicht. Ja. Also du musst nicht extra bezahlen, um in einen Park reinzugehen. Es gibt sogar Ski-Resorte. Ja. Wo du nur ein Parkticket kaufen kannst und das dann billiger. Das heißt, für die jungen Leute, um die zu unterstützen, die dann nur Park fahren wollen, die können dann nur ein Parkticket lösen. Aha. Das ist dann zum Beispiel 20 Franken anstatt 60 für den ganzen Berg. Oder? Okay, also sonst können sie auch woanders snowboarden, also außerhalb des Parks? Also wenn Sie das Parkticket, nur das Parkticket beziehen, dann nur im Park. Okay. Aber normalerweise holt man sich einfach eine Tageskarte. Okay. Ja. Und wie hoch sind Tageskarten? Also bei uns, in unserer Region, ist das 65, glaube ich, per Tag. Ja. Und da können die den ganzen Berg fahren? Kannst du den ganzen Tag hoch, runter, wie du willst. Ah, so. Okay. Na, das lohnt sich natürlich. Und sonst ist ein einmaliger Eintritt, dann wäre man schnell wieder draußen, oder? Ja, du kannst auch nur einmal hoch und einmal runter. Ja, das gibt es auch, einfach Einzelfahrt. Ja. So, und als Koch, muss man sagen, gibt es auch Gutes zu essen oder muss man dann wieder runter ins Tal? Nein, es gibt auch Gutes zu essen, wirklich, ja. Es gibt einfach viele verschiedene Restaurants, eigentlich an jeder Station ein Restaurant, wo man dann eine heiße Schokolade oder einen Kaffee oder ein Mittagessen kann. So. Und wie groß ist jetzt der Park? Das heißt, wie wenn er immer größer wird? Also es ist eigentlich der ganze, wir haben eigentlich 2 Lifte. Aha. Und der eine Lift ist unser Anfängerpark und der ist dann besetzt den halben Lift und der andere Profipark, der besetzt den ganzen Lift. Also der ganze Lift ist eigentlich Park. Die ganze Piste sozusagen. Also okay. Ja. Und kilometerweise oder kilometerweise, das ist noch schwierig als zu sagen. Areal? Würde ich vielleicht sagen so 2,5-3 Kilometer lang und vielleicht so 200-300 Meter breit. Schön. Ungefähr. So. Also es ist im Grunde ein Lauf nach dem anderen. Also das ist im Grunde Das geht dann immer weiter. Also da kommst du oben am Lift an und dann hast du die ersten Hindernisse, dann kommen Sprünge, dann wieder Hindernisse, je nachdem wie wir das dann bauen. Und Sie ein glutenfreies Essen bestellt? Ja. Aber soll ich Ihnen das? So, und jetzt sitzen wir weiterhin hier und eben kam eine nette Dame und bot das Mittagessen an. Ich weiß gar nicht, was für eine Mahlzeit das jetzt ist, aber wir sitzen halt im Flugzeug und wenn man bei einem 9-Stunden-Flug ist, dann weiß man immer nicht, wann die nächste Mahlzeit was bedeuten soll. Weil wir müssen jetzt sechs Stunden vordenken. Okay. Nach Europa. Und die Zeit haben wir verloren. Ja, das stimmt. Und jetzt wäre es also quasi Abendessen. Könnte aber auch schon Mitternachtsessen sein, wenn man... Sozusagen, wenn man das so zählt. Sagen wir Abendessen. Ja, das passt ist, jetzt also noch für besser. Uns ist das noch richtig. Und irgendwann muss man dann eine Nacht einschieben irgendwo, ja. Genau. Und die neuesten Filme gucken, das, da freut man sich im Flugzeug immer. Ja. Was ist es denn, also das ist jetzt eine reine, wie soll ich sagen, es ist ein rein Sportpark mit Essen. Euer Park. Ja, genau. Also noch was anderes wird gar nicht erwartet von den Leuten. Da kommen die hin. Nein, eigentlich nicht. Und das ist über Tag? Macht das zu abends? Ist das, genau. Ja. Also eigentlich sobald die Lifte dann geschlossen sind, ist der Park zu. Okay. Sozusagen. Und die Lifte schließen bei Sonnenuntergang? Oder? Ja, 4 Uhr. Ein bisschen vorher. Im Winter geht ja die Sonne früher runter. Genau. Aber um 4 Uhr ist normal. 4:30. Also und morgens, wann fangt ihr da an? Um 9 Uhr gehen die Lifte oben am Berg auf. Aha. Und die Gondel fährt unten um 8 Uhr. Schön. Los. Okay. Genau. Und dann heißt es abends natürlich wieder zurück. Und was machen die Leute dann? Fahren nach Hause oder gibt es dann irgendwie Hotels? Dann gibt es Après-Ski, natürlich. Après-Ski. Ja. Und wo ist das? Also in Grindelwald. Wir gehen in die Avocado-Bar, heißt das. Aha. Ja, genau. Also zuerst fährt man eigentlich den Berg runter, dann geht man zu Erlens Busstopp-Bar. Okay. Da kann man dann schon mal etwas genießen. Okay. Und wenn dort ist dann auch gleich die Bushaltestelle und dann von dort gehst du mit dem Bus ins Dorf. Und im Dorf gehst du dann in die Avocado-Bar, je nachdem, wie lange du willst. Und wirklich nicht zu lange, oder man findet dann in ein Hotel dort, kommt, oder? Das kommt halt immer darauf an, wie man frei hat den nächsten Tag. Ja. Ja. Also die meisten dort machen eigentlich so Saisonbetrieb und dann hast du deine Wohnung. Da gehst du einfach nach Hause, wenn du dort in die Ferien kommst, dann Hotel oder Herberge. Okay. Ja. Und für dich geht es mit nach Hause dann? Oder? Ja, ich wohne da. Genau. Du wohnst in Grindelwald? Genau. Ja, okay. Also in Interlaken, das oder ist so eine halbe Stunde entfernt. Ja. Genau. Also das ist dann wirklich, also und das ist nur im Winter oder ist das der Sommer auch oder ist man da permanent? Also wenn jetzt im Sommer man plötzlich woanders kocht, dann zieht man dann um oder ist das Leben relativ unstet dann? Ja, das kommt ganz drauf an. Also diesen Sommer der Ort, den ich gekocht habe, war nur 10 Minuten davon entfernt, wo ich wohne. Dann konnte ich das Haus behalten, bin auch mega happy, wo ich wohne im Moment mit meinen Mitbewohnern. Aber die letzten paar Jahre war ich eigentlich viel unterwegs. Dann bin ich einfach im Winter wohne ich in Grindelwald und im Sommer irgendwo auf der Welt, je nachdem. Und Sie sind noch jung, das heißt, da ist noch keine Familie. Und nein, noch nicht. Wenn man die dann hat, dann wird die Sache etwas schwieriger. Ja, es kommt, ja. Je nachdem, ja. Also ich sag mal, wenn das Kind dann in die Schule geht, dann wird es schon etwas schwieriger, ja. Ja, oder man. Aber heutzutage gibt es ja, also kann man ja zu. Genau, ja. Oder kann man selbst das Kind unterrichten eigentlich schon. Einfach als Beispiel. Es ist ein bisschen wie fahrendes Volk. Ja, ja, so. Aber es gibt immer wie mehr Leute, glaube ich, die das machen. Ja. Also trifft man sich dann auch an den gleichen Orten wieder, im gleichen Job? Ich glaube nicht, nein. Du bist dann komplett unabhängig. Also Sie treffen jetzt nicht auf Kollegen, die sagen, ach, im Winter bin ich immer da oder so? Doch. Es gibt sehr viel von überall auf der Welt. Ja. Und die sind dann dort? Die kommen immer wieder im Winter, weil es so schön ist. Ja, und arbeiten oder zum Arbeiten? Einfach arbeiten. Ja. Die meisten kommen einfach so über die Saison. Aha. Die arbeiten dann irgendetwas in der Nähe vom Skigebiet. Okay. Meistens so in Ski- oder Skishop-Verleih. Und, und dann trifft man sie in der Bar wieder. Genau, ja. Auf dem Berg und in der Bar. Das, das sind die schön. Zwei Orte. Ja, wo, ja. Und wo ist die eigene Familie? Also die Eltern? Sind die noch? Also mein Vater lebt in Bern, in der Schweiz, und meine Mutter in Florida. Aha, ja. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen freier. Das heißt, die Mutter ist sicher Amerikanerin inzwischen? Nein, sie ist, also sie hat geheiratet, sie hat noch keinen amerikanischen Pass, aber... Aha. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den bekommt. Also dann ist man quasi auf zwei Kontinenten zusammen mit sozusagen, Familie. Ja. Sozusagen. Und dann werde ich immer gefragt, wo ist es schöner? Kann man gar nicht sagen. Kann ich nicht sagen, nein. Ja. Es ist einfach so etwas anderes. Aha. Ja, es ist so unterschiedlich, die Schweiz und Florida. Absolut. Ich vergleiche das gar nicht. Nee, ich bin einfach gerne in der Wärme, wenn ich dort bin, und habe gerne die Berge, wenn ich in den Bergen bin. Na klar, ja. Und das ist jetzt mal wieder in Richtung Berge, das ist klar. Genau, ja. Ja. Und kann man da ein bisschen vorplanen? Das heißt, ist der nächste Sommer schon vorgeplant oder ist das Das kann weit? Man natürlich. Aber tun Sie nicht. Aber habe ich jetzt noch nicht. Aha, ja. Okay. Ich versuche nicht zu viel zu planen. weil ich möchte einfach am liebsten immer das machen, was ich gerne mache. Und das kann sich halt verändern, was ich gerne mache. Das heißt, so 2-3 Monate, bevor dann der Winter vorbei ist, entscheide ich mich, was ich mache. Okay. Wenn es mir nach Reisen nicht geht, reisen, wenn ich, ja, je nachdem. Und landet man dann auch schon mal in anderen Ländern außer Florida und bestimmt. Die Schweiz? Ja. Also ist das jetzt noch Zukunftsmusik oder waren Sie jetzt schon weiter? Nein, ich war schon vielen anderen Orten. Das ja. ist schön. Und ja. was ist das weiteste weg, wo Sie schon mal waren? Das weiteste? Ja. Vielleicht Indonesien, das ist ziemlich weit. Ja. War ich so auf einer Insel ganz im Süden. Sri Lanka ist auch noch weit. Südafrika ist noch weit. Ja, ja das, ich glaube, ja. Und Sie haben gesagt, Florida lieber ohne Tiere, Afrika mit Tieren. Ist das auch noch ein Beweggrund, wenn also, man reisen möchte? Also mit Tieren, einfach wenn man in den Zoo geht, meinen Sie? Ja, also Sie haben ja gesagt, Sie sind lieber mit Tieren, die ein bisschen mehr Freiraum haben. Genau, also, ja. Also. Ist, also die Freiheit, die man selber braucht, habe ich das Gefühl, dass Sie die auch... Wünsche ich mir auch, genau, für die Tiere und Menschen um mich herum natürlich. Ja, ja, ja. ich finde einfach in Amerika, wenn man so in gerade in so Freizeitparks geht... Die auch Tiere haben, ist einfach so schwierig zu wissen, wie sie die Tiere behandeln, ob sich die Tiere wirklich wohlfühlen. Und ich bin da einfach ziemlich skeptisch, was das angeht. Vielemals ja, werden die Tiere einfach ausgenutzt oder als Touristenattraktion und so. Aber eben, es gibt auch sehr gute Organisationen, die Tieren helfen. Und ich meine, man sieht ja auch, wie groß der Lebensraum ist für ein Tier. Und ich war zum Beispiel auch in Südafrika, war ich auf einer Safari. Und dann fährst du wirklich mit dem Auto durch das Gelände und das ist Meilen oder Kilometer groß. Da sieht man kein Ende in dem Sinn. Und das kann ich dann voll unterstützen natürlich, wenn man den Tieren einfach seinen Freiraum lässt. Aber wenn die dann wirklich so eingesperrt ist in einem kleinen Raum, das unterstütze ich dann nicht. Und in den USA gibt es natürlich auch riesengroße Gelände, das heißt, es gibt Nationalparks. Und das sind natürlich auch keine eingeschränkten Parks, sondern die haben natürlich auch wilde Tiere in diesen Parks. Genau, waren Sie das schon mal? Nein, war ich noch nie. Nein, nicht in Amerika, nein. Ja, also das ist natürlich auch ein Riesenareal, das... Und die Tiere sind natürlich auch nicht vor Ort, die warten nicht auf einen, ja, sondern ja, die leben du musst da auch. Also irgendwo, man muss halt Glück haben. Ja, genau, Glück haben oder so. Ja. Und natürlich ist Florida speziell ein bisschen anders, weil eben die Leute auch in diese Parks kommen, um garantiert was zu sehen. Ganz genau. Ich muss aber sagen, ich war auch schon in einem Park, wo da diese Glass Bottom Boats, also diese Boote sind, in die man also runterschauen kann. Und da ist Glas und das soll also ins Wasser hinein. Einen Einblick geben, aber oft ist dann gar nichts da. Also das ist dann nicht unbedingt garantiert. Ja. Und das ist natürlich dann enttäuschend, wenn man dies dann sehen möchte. Und verständlich. Ist genauso wie in, wie soll ich sagen, ich war schon mal in Bangladesch und da haben sie uns immer scherzhaft gesagt, sie haben uns in einen Naturpark mitgenommen, die Sundarbans, das ist der größte Mangrovenwald der Welt. Okay. Er ist auf dem Wasser, also die Mangroven wachsen im Wald. Im Wasser und da hat man gesagt, also den Bengal-Tiger, den wollen wir uns jetzt anschauen, natürlich, wenn er dann kommt und der kam dann nicht, aber ich habe einen kleinen Bären gesehen. Also, nein, wirklich? Wir haben also doch etwas Wildes gesehen, aber es war eben nicht der Tiger, den wir dann sehen wollten. Ist wahrscheinlich auch eher selten. Ganz bestimmt, und der kommt auch nicht unbedingt da, wo Menschen sind, das ich nehme an, also bei den vielen kann ich mir vorstellen, Möglichkeiten. Tiger haben ja auch ein sehr großes Revier. Ja. Und wie gesagt, wenn es da nur ein oder zwei sind, dann hat man so... Einer auf der ersten Hälfte und der andere auf der anderen Hälfte. Ja, und ganz nah begegnen möchte man so ein Tier auch nicht unbedingt, weil man ja nicht so ganz weiß, ob der schützende Mensch auf dem Boot einen auch wirklich schützen könnte. Genau. Man wird es halt wild, wildes Leben, weiß man nie. Ja. Und wie gesagt, also aber in Indonesien war das mit Tieren verbunden oder nicht? Nein, das war jetzt... Ja, also in Indonesien war ich nie speziell in einem Park, aber es gibt ja so Affentempel und so. Und das habe ich mir dann zum Teil schon angesehen, aber da sind die Affen auch einfach frei. Das ist nicht irgendwie eingezäunt oder so. Klar, ja. Aber sie werden auch gefüttert. Also ich meine, sie sind dann auch an Menschen gewöhnt. Ja, die sind an Menschen gewöhnt, die kommen auch sehr nah. Ja, ja, ja. Und sie klauen auch, soweit ich weiß. Also ich klauen, ja. Also Hüte würde ich nicht empfehlen. Ja, ja, ja, ja. Und gibt es da noch einen Traum für Sie, dass Sie sagen, also da möchte ich nochmal hin oder das... Ja, eigentlich ins Universum. Ah. Wäre mein Traum. Ja, das geht ja bald. Ja. Ja, ja. Also es geht schon jetzt eigentlich. Ja. Aber ja, das wäre so. Mein Traum ist eigentlich ins Universum fliegen und dann in einen Raumanzug rein. Ja. Und dann einfach bin ich so angedockt an eine riesenlange Leine und dann will ich einfach so in den Weltraum hinein, nur ich aus dem Schiff heraus und einfach so im Weltraum herum, wie sagt ja, man, schweben. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das ist mein Traum. Ah, das ist schön. Ja. Also ich glaube, so jung wie Sie sind, da wird das noch möglich sein. Ja, vielleicht, wer weiß. Das ist eine Frage des Geldes, nehme ich mal an, wenn man so etwas will. Wahrscheinlich schon, weil ja. es ja auch mit viel Kosten verbunden ist. Ja, ja, vielleicht werde ich einfach Astronaut. Ja, das könnte man sich ja auch noch. Es sind Leute, die jetzt schon sich darauf vorbereiten, auf eine Mission zum Mars. Das heißt, es sind ja ganz junge Leute, die okay. sagen, dann ist man also mehrere Monate unterwegs. Ah, vielleicht sollte ich mal anfangen. Hä? Ja, das naja, also wie gesagt, wenn man schon bereits das Kochen kann und das Snowboarden und oder das... dann könnte man ja auch jetzt in den Weltraum gehen. Da gibt es keine Grenzen. Ja, eigentlich nicht, ne? Nein, also ich wünsche Ihnen eine gute Saison. Danke auf vielmals. Ihrem Berg. Dankeschön. Und dass Sie das alles so schön hinkriegen, dass alle Leute immer wieder kommen wollen und dass der Park immer wieder etwas Neues zu bieten hat. Cool, das hoffe ich auch. Ja, ja. Und vielleicht landen Sie einmal in einem dieser Kornfelder, wo man im Sommer dann was völlig anderes macht. Das ja. ist vielleicht ein Irrweg, ist vielleicht auch mal könnte ich mich gut vorstellen, ja. anderes zu bauen. Ich wollte auch schon immer mal auf einer Riesenfarm in Amerika arbeiten. Ja. Einfach auf einer riesengroßen Farm. Ja, also irgendwo. Es gibt einen Film über eine kleine Farm, die eine so große Vielfalt hat, ja? dass sie ein Biotop darstellt. Ah, wirklich? Und das ist in Kalifornien. The Biggest Little Farm heißt das, die größte, okay. kleinste Farm. Okay. Und da geht es, dass diese Riesenfarmen in Amerika zwar schön, sich, also für sie, das sind die, ist die sicher die Anziehungskraft, die Weite. Aber ja. diese großen Farmen sind natürlich viele Monokulturen. Das heißt, ja, das stimmt. Und das stimmt. Ist vielleicht, wenn Sie jetzt sich um Tiere kümmern und wenn Ihr Gedanken dahin gehen, dass etwas an Vielfalt und an sich selbst Vielfältigkeit. Oder sich selbst, ja, dass die Vielfalt einer Farm vielleicht dem vorzuziehen ist. Ja, das stimmt. Ja, habe ich mir noch gar nicht genau so überlegt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. ja, also das ist etwas, was man... Wir sind so mit unserer Umwelt beschäftigt heute, je jünger man ist. Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Sie haben mich also als erstes gleich gefragt wegen Aktivismus, was macht man und was machen die Leute. Ja, das ist halt in unserem Zeitalter so wichtig. Eben, und da ist, glaube ich, die Vielfalt dieser Monokultur vorzuziehen. Das stimmt. Und da haben Sie auch recht. Wenn Sie die Schönheit dieser Farm besuchen wollen, überlegen Sie, dass Sie auch das kleine Biotop mal besuchen. Also, gut. Okay. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit auf Ihrem Berg. Dankeschön. Euch auch. Gute Zeit. Am Mikrofon war Susanne Nielsen und Gino Zandt. Und der Gino Zandt. Und wir sind im Flugzeug über dem Atlantik. Über den Wolken. Ja, über den Wolken mit einem wahnsinnig schönen roten Sonnenuntergang, ja. mit denen haben wir begonnen. Und eigentlich jetzt, gar nicht so weit weg vom Universum. Gar nicht so weit weg, das stimmt. Aber auf Wolken tanzen, also wie ich als Kind wollte, das geht dann doch nicht. Ja. Es gibt manche Dinge, dafür schließen wir dann die Augen. Das können wir von träumen, ja. Genau. Ihnen allen einen schönen Sonntag und bis wir uns am nächsten Sonntag wiederhören. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und seien Sie nett zueinander. Ciao, Ihre Susanne Nielsen. Tschüss. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken, für diesen ungewöhnlichen Flug, den ich gemacht habe bei Gino Zandt mit diesem interessanten Gespräch und mit dem Erklären dieses neuen Berufes, den ich also auch noch nicht kannte. Es gibt ihn sicher schon länger und vielleicht hatten Sie auch noch nichts davon gehört. Jedenfalls, wie gesagt, auf YouTube einige von den Fotos, die uns Gino dann nicht zeigt, steigen konnte mit diesen tollen Rails und diesen Schneisen und all den ganz tollen jungen Leuten, die mitarbeiten bei solchen Jobs, die sich dann finden, wie eine kleine Familie, den Winter zusammen verbringen beziehungsweise das Frühjahr. Und für uns jetzt, wie gesagt, eine kleine Einsicht geboten haben im Audioteil unserer Sendung. Und Sie können dann, wie gesagt, noch ein bisschen weiter rumschauen im Internet und sich dann ein bisschen schlauer machen, was die visuellen Dinge angeht. Ich versuche da noch ein paar Sachen mit reinzusetzen in unseren Blog und Sie ein bisschen mehr aufzuklären. Unser Foto ist natürlich aus dem Flugzeug, Gino und ich. Das war dann die Gelegenheit, nochmal zu sagen, hallo, so sieht er aus. Und das war unser Interviewpartner für heute. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Seien Sie nett zueinander und denken Sie daran, das ist jetzt unser 55. Jahr, in dem wir zu Ihnen kommen. Ein großes Jubiläumsjahr und da werden Sie einiges auch in der Rückschau hören und sehen können. Und das ist das Jahr 2020, in dem wir dieses Interview gemacht haben und in dem wir diese Sendung produziert haben. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche wünscht, mit Bill Davidson an der Technik. Tschüss, ciao, auf Wiederhören und bye bye. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Die neue Theatersaison hat in Westflorida begonnen. Das Arsolo Rep Theater bringt Ihnen eine ganze Saison, wie auch American Stage und Jobsite Theater in St. Petersburg und Tampa und Sarasota sind wir zu Hause im Theater und haben uns für Sie umgetan. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt einiges davon liest und Sie können jede Woche die neuen Rezensionen in unserem Blog lesen. Vom ersten Moment dieser Arcelor-Produktion von Agatha Christies Mord im Orient Express gibt es viel Applaus für die wunderschönen Kulissen. Ein perfektes Szenenbild, ein Außenbild des Zuges, in dem alles stattfindet und durch die Drehbühne bekommen wir Einblicke in den mit Tourneestühlen und weißen Tischdeckchen elegant eingerichteten Speisewagen und sodann den Schlafwagen des Orient Express, wie er sicherlich von Agatha Christie, der großen alten Dame des Krimis, selbst erlebt und beschrieben worden war. Zum Schluss bekommen wir den eleganten Salon voller Art Deco-Möbel zu sehen. Die Zugreisenden spielen hier in glamouröser Abendgarderobe auf samtenen Sesseln und Sofas im stilecht polierten hölzernen Waggon platziert. Dank der eleganten Kostüme und der wunderbar ausgesuchten Darsteller erleben wir die Handlung perfekt in allen Aspekten untermalt. Bei Christie erleben wir immer gerne Liebe, Intrige und natürlich Mord. Mit großem Zwischenapplaus für jede neue Szene bewegt sich die Handlung Schritt für Schritt zum Ziel, der Aufklärung des mysteriösen Mordes im Orient Express, der durch einen Schneesturm von Istanbul nach Paris unterwegs Ort des Geschehens ist. In diesen Zuginterieurs bewegen sich die Schauspieler, wunderbar ausgesuchte Charaktere, deren viele Gesichter von ihnen bereits aus anderen Stücken bekannt sein mögen. Hercule Poirot, Christies kleiner belgischer Detektiv, wird von James De Vita in seiner Arcelor-Debütrolle gespielt, perfekt mit Bärtchen und Akzent. Monsieur Buck wird von David Breitbart gespielt, der seit 24 Jahren und nunmehr in seiner bereits 80. Produktion des Arcelor-Rep-Theaters auftritt. Prinzessin Dragomirov von Peggy Röder in ihrer 9. Saison und Matt DeCaro von Samuel Ratchett in seiner 4. Saison dargestellt. Mit Mimik und Gestik begeistern alle und es gibt sogar